Kundgabe 3507. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.8.1945. Innere Einkehr. Gebetserhörung. Hebet eure Augen auf zu mir, von dem euch Hilfe kommt. Der meinen gedenke ich in größter Not, und ich gewähre ihnen meinen Schutz. Und was ich euch verheißen habe, das erfüllet sich aufs Wort. Meine Verheißung aber lautet: Der Vater verlässet sein Kind ewiglich nicht, so es ihn nicht verlässt. Er führt es treulich sorgend an der Hand, auf dass es unbeschadet an Leib und Seele aus allen Gefahren hervorgehe. Darum werdet nicht ängstlich und verzagt, so die Not wächst und euch zu erdrücken droht. Lasset alles seinen Gang gehen und horchet nur auf die Stimme eures Herzens, auf dass ihr fühlbar meiner Nähe inne werdet und Trost und Kraft schöpfet aus dem Bewusstsein, niemals verlassen zu sein. Haltet des Öfteren Einkehr in euer Inneres und redet mit mir, und ich will euch antworten. Ich will alle Zweifel und Bangigkeit verjagen und euch heiter und zuversichtlich machen. Denn aus der Verbindung mit mir schöpfet ihr Kraft und Gnade unentwegt. Und diese mangelt euch, so ihr banget und ängstlich seid. Seid ihr fähig, mit mir innige Zwiesprache zu halten, so seid ihr auch starken Herzens, denn ihr fühlt euch nicht allein, sondern ständig von meinem Schutz umgeben. Achtet ihr aber zu sehr auf die Welt, auf die Not um euch und auf deren Auswirkung, so kann meine Kraft nicht widerstandslos auf euch überströmen, und ihr fühlet euch schwach. Nur die innige Verbindung mit mir macht euch stark. Sprechet immer wie Kinder zu mir, die ihrem Vater rückhaltlos alles anvertrauen, was sie drückt, und wie ein Vater werde ich euch anhören und euch zu Hilfe kommen. Doch zweifelt nicht an meiner Liebe und Macht. Ich kann euch helfen und ich will euch helfen, so wie ihr mir bedingungslos vertraut und demütig kindlich mich bittet. Denn ich liebe euch von Anbeginn und meine Macht ist unbegrenzt und bannet jegliches Unheil im Augenblick, so dies mein Wille ist. Und darum hoffet und glaubet, kommet zu mir in jeder Not und Bedrängnis. Und lasset nicht ab, zu beten um Glaubensstärke. Vertrauet mir, dass ich euch bedenke mit größter Vaterliebe, dass ich euch erhöre, so ihr innige Zwiesprache haltet mit mir und meine Gnade und Kraft begehret. Amen.